Die tiefer liegende Frage bei all diesen Überlegungen lautete, was einen Ausnahmezustand, in dem sich wesentliche Freiheitsrechte außer Kraft setzen ließen, überhaupt auslösen können sollte. Wo lag der Startknopf dieser Maschinerie? Die Macher von Atlantic Storm gingen von einem terroristischen Angriff aus. Jedoch wurde im Auswertungsbericht mehrfach betont, dass alle Vorbereitungen und Planungen genauso für eine natürlich auftretende Pandemie einer Infektionskrankheit gelten würden. An einer Stelle wurde in diesem Zusammenhang wörtlich von einem zukünftigen SARS gesprochen. 2005, als die Übung stattfand, begann sich der Fokus der Biosecurity-Gemeinde immer mehr von Terroranschlägen auf Pandemien zu verschieben. Insbesondere mit dem Auftauchen der Vogelgrippe im gleichen Jahr, die zu einem medialen Aufregungssturm führte, der in manchem an die heutige Corona-Angst erinnert. Die Krankheit, die nach Zahlen der WHO in den Jahren 2005 und 2006 lediglich zu 122 Toten weltweit führte, wurde damals von der US-Regierung und vielen Medien zu einer Weltgefahr erklärt. Vor diesem Hintergrund präsentierte US-Präsident George W. Bush am 1. November 2005 auf einer Pressekonferenz einen umfassenden Plan, mit dessen Hilfe das Land vor einer drohenden Influenza-Pandemie geschützt werden sollte. Anwesend war auch der eigens aus Genf eingeflogene Direktor der WHO. Leider, so Bush, könnten die Wissenschaftler derzeit zwar nicht voraussagen, wann und wo eine solche zuschlagen werde, aber eines sei klar. Irgendwann stehen wir einer neuen Pandemie gegenüber. Die Menschen rund um den Globus müssten daher dringend geschützt werden. Weiter ging es in rhetorischen Riesenschritten. Da eine Pandemie jederzeit ausbrechen könne, dürfen wir keine Zeit bei der Vorbereitung verlieren. Ich fordere vom Parlament eine Notfallunterstützung in Höhe von insgesamt 7,1 Milliarden Dollar. Der größte Teil davon war für Impfstoffe vorgesehen, darunter das Mittel Tamiflu, entwickelt von der Firma Gilead Sciences, die bis 2001 von Bushs Verteidigungsminister Donald Rumsfeld geleitet worden war. Rumsfeld besaß 2005 noch immer Aktien des Pharmakonzerns im Wert von mehreren Millionen Dollar und profitierte damit auch privat von der Angstmache der Regierung. Die WHO war mit im Boot, unter anderem in Person von Klaus Stöhr, dem Leiter des Influenza-Programms der Behörde. Stöhr warnte über Monate immer wieder in alarmistischem Ton vor der Vogelgrippe und wurde als vermeintlich unabhängiger Experte regelmäßig in den Medien zitiert. Die Krankheit habe ein beispielloses Ausmaß, wie man es niemals zuvor in der Geschichte beobachtet hätte. Im Herbst 2005 prognostizierte Stöhr ein Übergreifen der Vogelgrippe auf Deutschland und bemängelte, dass Regierungen noch immer nicht genügend Geld für Impfstoffe ausgeben würden. Mit der Vogelgrippe, so der WHO-Epidemiologe, gäbe es einen Kandidaten, der wohl die nächste Pandemie verursachen kann. 2 Jahre später, als der Vogelgrippe-Hype vorbei war und die Regierungen weltweit auch aufgrund der Empfehlung der WHO Impfstoffe in Milliardenwert gekauft hatten, deren Wirksamkeit sich bald als zweifelhaft herausstellte, verließ Stöhr die WHO und wechselte zum Pharmakonzern Novartis, wo er bis heute beschäftigt ist. Der in der Corona-Krise 2020 viel geschmähte Arzt und ehemalige Politiker Wolfgang Wodarg hatte dazu im Januar 2006 als Abgeordneter im Deutschen Bundestag erklärt: Die Vogelgrippe ist gar keine Erkrankung des Menschen. Wir sprechen hier von einem Phantom. Es handelt sich um die Theorie, dass eine Erkrankung, die bei Vögeln vorkommt, für den Menschen gefährlich werden kann. Ob Tiererkrankungen für den Menschen gefährlich werden, hängt zum einen von der Anzahl der Erreger ab, also der Intensität des Kontakts, und zum anderen von der Abwehrlage derjenigen, die den Kontakt mit diesen Erregern normalerweise gut aushalten können. Wenn beides in einem Missverhältnis steht, kann man krank werden. Aber das ist in der Medizin schon seit Tausenden von Jahren bekannt. Wenn man eng mit Tieren zusammenlebt und das Immunsystem nicht in Ordnung ist, ist das gefährlich. Dann können auch ganz andere Erkrankungen, die ich gar nicht alle aufzählen kann, auf den Menschen zukommen. Bei den Ländern, in denen man bisher keinen Fall von Vogelgrippe, ich benutze diesen Ausdruck jetzt einmal, entdeckt hat, handelt es sich häufig um die Länder, in denen man für die entsprechenden Tests kein Geld hat, weil dort ganz andere Probleme im Vordergrund stehen. Ich habe mich gefragt, wie es eigentlich kommt, dass wir so viel über dieses Thema reden. Wer hat ein Interesse daran, dieses Thema hochzuspielen? Für die Medien ist dieses Thema willkommen. Sie würden aber auch andere Themen aufgreifen, wenn die Leute dadurch Angst bekommen. Das machen sie gerne. Es gibt aber auch noch andere Profiteure, nämlich diejenigen, die Tamiflu verkaufen und die Lizenzen vergeben. Ich empfehle Ihnen sehr, sich zu informieren, wem die Anteile gehören, wer Druck ausgeübt hat, welche Prozesse schon gelaufen sind und welche Strategien angewendet werden, um möglichst viel von dem Zeug zu verkaufen. Diese Fragen können wir nicht einfach abtun, denn sie sind die Motoren der Angst. Sie dienen dazu, den Menschen unnötig Angst zu machen. Wodak sprach hier Fragen an, die auch in der Corona-Krise wieder auftauchen. Welche Rolle spielen Virustests? Entsteht die Wahrnehmung einer Krise erst durch das massenhafte Testen auf winzige Virus-Erbgutschnipsel? Wie aussagekräftig sind die Ergebnisse, wenn zugleich verhältnismäßig wenige Menschen sterben? Bei der Vogelgrippe war das der Fall. Schließlich, ist das Virus an sich lebensgefährlich oder wird es das erst im Zusammenhang mit geschwächten Abwehrkräften, was auch soziale, gesellschaftliche Ursachen haben kann? Warum wird überhaupt auf ein einzelnes Virus als Menschheitskiller fokussiert und nicht auf das Milieu, in dem es sich ausbreiten kann? Schlechte Lebensumstände, Armut, mangelnde Hygiene und so weiter. Solche Fragen wurden und werden allerdings nur wenig diskutiert. Stattdessen konzentrierte sich die Aufmerksamkeit immer wieder auf Impfstoffe. Das gleiche Spiel wiederholte sich 2009 mit der Schweinegrippe, auch neue Influenza genannt. Insgesamt zahlten Bund und Länder allein in Deutschland im Zusammenhang mit Vogel- und Schweinegrippe 330 Millionen Euro für Tamiflu und Co. Medikamente, die zum größten Teil nie gebraucht und die nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums vernichtet werden mussten. Die wirtschaftlichen Interessen der Pharmabranche blieben ein wichtiger Treiber für die öffentliche Aufmerksamkeit rund um das Thema Pandemien. Tara O'Toole, die schon mehrfach erwähnte Direktorin des Center for Biosecurity und Drehbuchautorin vieler der genannten Übungen, war auch persönlich in dieses Geflecht eingebunden. Als ihre Karriere weiter voranschritt und US-Präsident Barack Obama sie 2009 zur Staatssekretärin im Heimatschutzministerium ernannte, wurde publik, dass sie im Rahmen ihrer Nominierung verheimlicht hatte, als Beraterin für eine Lobbygruppe tätig gewesen zu sein, die von der Pharmaindustrie finanziert wurde. O'Toole hatte Briefe dieser Gruppe namens Alliance for Biosecurity unterschrieben, in denen Parlament und Behörden aufgefordert wurden, mehr Geld für Impfstoffe auszugeben. Die Lobbygruppe war selbst gar nicht als solche registriert, hatte kein eigenes Büro und kein Konto, sondern wurde von der Anwaltskanzlei Drinker Biddle ausgesteuert. Deren Washingtoner Chefin Anita Cicero organisierte und vertrat mehrfach Interessengruppen der Pharmaindustrie und stand dabei in regelmäßigem Austausch mit US-Abgeordneten und Mitarbeitern der WHO, der EU-Kommission und anderen hohen Beamten. 2010 wechselte sie als Vizedirektorin zum vormals von O'Toole geleiteten Center for Biosecurity, das in der Corona-Krise eine wichtige Rolle spielt. Nach ihrem Wechsel von der Anwaltskanzlei im Dienste der Pharmaindustrie, wo sie Verantwortung für mehr als 300 Anwälte und Mitarbeiter trug, zum unabhängigen und gemeinnützigen Center, brachte Cicero mehrere Initiativen auf den Weg, die zu einer weiteren Internationalisierung der Pandemie-Notfallplanungen führten. So startete sie eine Initiative zur Verbesserung des gegenseitigen Verständnisses und der Zusammenarbeit zwischen amerikanischen und chinesischen Wissenschaftlern und Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens, die im Bereich der Epidemie Alarmbereitschaft arbeiteten, sowie ähnliche Programme zur Kooperation mit Saudi-Arabien, Kuwait, Indien, Thailand und Indonesien. Ging es ihr dabei nur um den weltweiten Gesundheitsschutz? Oder womöglich auch um die Interessen derjenigen Firmen, die sie als Anwältin mehr als ein Jahrzehnt lang vertreten hatte und die ihren Markt gerne erweitern wollten? Das politische Potenzial von Pandemien machte schließlich eine im Frühjahr 2010 veröffentlichte Studie der Rockefeller Foundation deutlich. Unter dem Schock der weltweiten Finanzkrise wurden darin vier denkbare globale Zukunftsszenarien vorgestellt, von denen eines, das mit dem Stichwort Lockstep, Gleichschritt, bezeichnet war, die Vision einer autoritären Welt voller staatlicher Überwachung und Zwang schilderte, die sich aus Sicht der Autoren nach einer großen Influenza-Pandemie und der daraus folgenden Wirtschaftskrise rund um den Globus durchsetzen könnte. Das Modell gleicht der Gegenwart von 2020 in erstaunlich vielen Punkten. Ausdrücklich wurde darin beschrieben, wie China im Verlauf der fiktiven Pandemie mit seinen besonders autoritären Schutzmaßnahmen zum Vorbild in der Welt würde. Auch eine Maskenpflicht in vielen Ländern erwähnten die Autoren und merkten an, Selbst nachdem die Pandemie abgeklungen war, blieb die autoritäre Kontrolle und Überwachung der Bürger bestehen und verstärkte sich sogar noch. Mit den vorgestellten Szenarien wollten die Herausgeber nach eigener Aussage eine neue strategische Debatte unter Entscheidungsträgern auslösen. Für den Journalisten Norbert Hering zeigt das Papier, dass wichtige Akteure seit mindestens 10 Jahren über die politischen und gesellschaftlichen Möglichkeiten und Herausforderungen nachdenken, die durch Angst auslösende Pandemien entstehen. Es gibt weitere Belege für derartige Gedanken in elitären Kreisen. So hatte Jacques Attali, ein Vordenker der französischen Eliten, langjähriger Berater des französischen Präsidenten François Mitterrand und Entdecker von Emmanuel Macron, im Mai 2009 zu Beginn der medialen Aufregung um die Schweinegrippe öffentlich philosophiert: Die Geschichte lehrt uns, dass sich die Menschheit nur dann signifikant weiterentwickelt, wenn sie wirklich Angst hat. Die beginnende Pandemie könnte eine dieser strukturierenden Ängste auslösen. Eine größere Pandemie wird dann, wenn sie schwerwiegend ist, besser als jeder humanitäre oder ökologische Diskurs das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Altruismus wecken. Und selbst wenn diese Krise, wie wir natürlich hoffen müssen, nicht sehr ernst ist, dürfen wir nicht vergessen, wie wir es bei der Wirtschaftskrise getan haben, aus ihr zu lernen, damit vor der nächsten unvermeidlichen Krise Präventions- und Kontrollmechanismen sowie logistische Prozesse für die gerechte Verteilung von Medikamenten und Impfstoffen eingerichtet werden können. Zu diesem Zweck müssen wir eine globale Politik, eine globale Lagerung und damit eine globale Besteuerung einführen. Dann werden wir schneller, viel schneller, als es allein aus wirtschaftlichen Gründen möglich gewesen wäre, die Grundlagen für eine echte Weltregierung schaffen können. Die weltweite Vernetzung des Notfallplan- und Übungsgeschehens vollzog sich parallel in großen Schritten. Im Mai 2012 veranstaltete das Center for Biosecurity eine Konferenz unter dem Titel »Verbesserung der Epidemiereaktion – Brücken bauen zwischen den USA und China«. Die Begrüßungsrede hielt der damals 87-jährige General Brent Scowcroft, enger Vertrauter von Henry Kissinger und selbst nationaler Sicherheitsberater von mehreren US-Präsidenten. Scowcroft war Teil des Teams gewesen, das 1972 diskret die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen dem kommunistischen China und den USA vorbereitet hatte, nach mehr als 20 Jahren Funkstille zwischen den beiden Mächten. Nun begrüßte er eine enge Zusammenarbeit mit den Chinesen auf dem Gebiet der Biosecurity. Auf der Konferenz berichteten Amerikaner und Chinesen über ihre gewachsenen Beziehungen in diesem Feld sowie insbesondere bei der Pandemie-Notfallplanung. Man arbeitete bereits seit mehreren Jahren in enger Vernetzung miteinander. Die amerikanische Seuchenschutzbehörde CDC betrieb ein Büro in Peking mit damals etwa 50 Mitarbeitern. 2020 waren es noch 14, von wo aus man die Zusammenarbeit vor Ort steuerte. Die Amerikaner leiteten dort auch ein Trainingsprogramm für chinesische Epidemiologen. Stolz wurde vermerkt, dass 70 der Absolventen inzwischen Führungspositionen in chinesischen Gesundheitsbehörden bekleideten. Man half auch mit, US-Pharmakonzerne wie Pfizer in Kontakt mit chinesischen Forschern zu bringen. Die Arbeit der Amerikaner war sehr komplex und reichte bis hin zum Training und der Vermittlung von PR-Methoden, wie ein Bericht der CDC anführte. Zu den Aktivitäten gehörten Trainingsworkshops zur Kommunikation mit den Medien, die Durchführung von Presseinterviews und die Organisation eines dreiwöchigen Trainings mit dem Impfkommunikationspersonal des US-Hauptquartiers der CDC. Während dieser Schulung lernen die Kommunikationsspezialisten des chinesischen Impfprogramms, wie US-Kommunikationsspezialisten auf die Anti-Impfstimmung in den USA reagieren und wie man in Krisenzeiten effektiv mit der Öffentlichkeit kommuniziert. Effektive Öffentlichkeitsarbeit war auch ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit des Center for Biosecurity, das 2013 in Center for Health Security umbenannt wurde. Der Namenswechsel ließ sich als Ausdruck der angestrebten Verschmelzung von Gesundheits- und Sicherheitspolitik lesen. Die Arbeit des Centers kulminierte schließlich in 2 großen Übungen, die der Corona-Krise unmittelbar vorausgingen: Clade X im Mai 2018 und Event 201 im Oktober 2019. Während die erste die nationale Reaktion der US-Regierung auf eine Pandemie probte, spielte die zweite eine internationale Reaktion unter Einbeziehung von privaten Konzernen durch. 2 Monate später tauchte das Coronavirus auf.